Zum Tag der Sonne trafen Ramon Jiménez López, Vorsitzender des Rates des Internationalen Soziologieinstituts und seine Begleitung am 12. April in Pjöngjang ein.